Ein warmer und stiller Sommerabend in Wibese im Wendland. Am Eingang zum Grundstück von Barbara Karsten und Knut Jahn gibt's Infomaterial gegen Rechtsextremismus. Die Eigentümerin steht am Zaun zum Nachbarn. Dort sieht man die Tierställe, Schweine, Hühner, jetzt hat er Gänse, Hasen. An diesem Abend rührt sich nichts auf der anderen Seite. Timo L. ist unterwegs. Barbara Karsten und ihr Mann zogen 2009 in das kleine Ferienhaus am Rand von Wibese im Nordosten Niedersachsens nahe Mecklenburg. Es sollte ihr Altersruhesitz sein. Stattdessen wurde es zum Unruheort, seit sich Timo L. vor ein paar Jahren in der Nachbarschaft niederließ. Dass er und seine Partnerin rechtsextrem orientiert sind, wurde schnell an entsprechendem Auftreten klar. Und Timo L. will ökologischen Landbau betreiben, sagt er. Er bezeichnet sich selbst als völkischen Sozialisten. Was er darunter versteht, erklärte er in einem Facebook-Eintrag vor wenigen Wochen so. Barbara Jahn zitiert daraus. Und was meine ökologische Landwirtschaft angeht, so betreibe ich sie, weil es in einer Zeit der beabsichtigten Vergiftung der Lebensräume unseres Volkes friedlichen Widerstand gegen die Missstände darstellt. Blut und Boden funktioniert und die Menschen werden es glauben und verstehen, wenn sie es sehen. Vergiftung der Lebensräume, Blut und Boden. Vokabular, das typisch ist für rechtsextrem und rassistisch orientierte Gemeinschaften. Ökologischer Landbau dient demnach einem gesunden Volkskörper. Heirat und Fortpflanzung sollen nur innerhalb der eigenen Art, gemeint ist Rasse, stattfinden. Die 70-jährige Barbara Karsten wirkt angestrengt. Der Brandanschlag, der vor einer Woche im mecklenburgischen Jamel auf die Scheune eines Nazi-Gegnerpaares verübt wurde, war für sie keine Überraschung. Aber ich bin entsetzt, ja, aufgrund der Parallelen zu unserem Nazi-Nachbar, die mir Angst machen. Die vom Brand betroffenen Lohmeyers und das Paar Carsten Jahn kennen sich. Beide werden immer wieder bedroht. Erst vor wenigen Wochen, kurz vor einer Informationsveranstaltung gegen Rechtsextreme auf ihrem Grundstück, da stand eine Frau in der Einfahrt in Wibese. Und schrie, wart ihr die Antifa-Huren, die diesen Scheiß in die Zeitung setzen lassen? Ihr werdet hängen, ihr werdet alle hängen, Sieg Heil. Timo L. ist mit seinem Verhalten nicht typisch für völkische Siedler. Die Mitglieder der völkisch-rassistisch orientierten Gemeinschaften geben sich als hilfsbereite und nette Nachbarn, angepasst und unauffällig. Ihre rassistische Einstellung wird erst sehr spät offenbar, wenn überhaupt. Die Gruppe der Siedler, die dann auch Landwirtschaft betreiben, wird vom Landesamt für Verfassungsschutz in Niedersachsen eher als klein und wenig einflussreich eingeschätzt, wie Sprecherin Anke Klein in Hannover erklärt. Die niedersächsische Verfassungsschutzbehörde weiß von den Aktivitäten völkischer Siedler. Wir gehen von weit unter 100 aus, wobei man dazu sagen muss, dass der Verfassungsschutz natürlich die Kinder nicht zu den Rechtsextremisten zählt und dass es keine Trennschärfe gibt. Dieses völkische Gedankengut wird von weit mehr Menschen vertreten, aber dieses Lebensmodell, das sind eben weniger. Auch Olaf Meyer, Sprecher der antifaschistischen Aktion in Lüneburg, hat die Situation im Blick. Völkische Siedler im eigentlichen Sinn gäbe es kaum, aber alteingesessene Familien, darunter viele Handwerker, mit einer über Generationen hinweg gepflegten rassistisch-extremistischen Orientierung. Hier in der Region können wir beobachten, dass sie unter sich bleiben, dass sie da nicht offen mit auftreten und auch außerhalb ihrer Familien, ihrer Verbände nicht offensiv werben. Damit sind ihre Aktivitäten auch für den Verfassungsschutz und die Polizei wenig greifbar. Nur vereinzelt werden solche Familienstrukturen sichtbar, zum Beispiel als im Februar vor dem Landgericht Hannover der Tod eines 4-jährigen zuckerkranken Mädchens geklärt werden musste, dem die notwendige medizinische Hilfe versagt blieb. Die Mutter glaubte an Heilmethoden der sogenannten neuen germanischen Medizin und gehört der rassistischen Artgemeinschaft an. Das Paar leugnete vor Gericht rechtsextrem orientiert zu sein. Aber auch das gehört zur Strategie. Außerdem, so Meyer, eine auffallende Wortwahl. Die Gesellschaft wird als Volksgemeinschaft wahrgenommen, die biologistisch definiert ist. Es wird immer über Julfeste gesprochen, es werden Sonnenwendfeiern zelebriert, auf die Ahnen, den Boden, auf das Blut Bezug genommen. Viele Beobachter, auch die Autorin einer neuen Studie der Amadeo-Antonio-Stiftung und die Rechtsextremismus-Expertin Andrea Röpke, sehen in diesen Strukturen einen Nährboden sowohl für offene als auch subversive rechtsextreme und neonazistische Einflussnahme. Außerdem wird mit Vertretern dieser Ideologie im Landbau, dem Handwerk und dem Handel ein Versorgungsnetz etabliert, das den Familien eine immer stärkere Absonderung von der Gesellschaft ermöglicht. Das wirksamste Gegenmittel, Aufklärung, findet auch Pfarrer Wilfried Manecke in Unterlöß bei Celle. Als er bemerkte, dass auf einem Hof in seiner Nähe Sonnenwendfeiern abgehalten wurden, machte er publik, mit welcher Gesinnung das geschieht. Auf dem Hof naht In Eschede finden schon seit ungefähr 30 Jahren Treffen von Rechtsextremen statt, im Juni und im Dezember zu den Sonnenwendfeiern, dann auch noch meistens zum Erntefest. Es kommen also bis zu 300 Neonazis dort zusammen. Manecke organisiert regelmäßig Proteste gegen die Veranstaltungen und wehrte sich 2009 erfolgreich dagegen, dass der einflussreiche Rechtsextremist und Artgemeinschaftsvorsitzende Jürgen Rieger ein Landgasthaus in der Nähe zum neuen Nazi-Schulungszentrum machen konnte. Dass auch auf sein Wohnhaus 2011 ein Brandanschlag verübt wurde, bestärkt ihn eher noch.